Hat Ihr Vater oder Ihr Großvater nicht gerade etwas über die Kanaken erzählt? Hat Ihre Mutter oder Ihre Tante nicht gerade darüber gesprochen, dass die Juden immer nur über Geld nachdenken? So gesehen, diese Ohrfeigen, wahrscheinlich und leider Gottes, aber sie sind notwendig und ich wäre froh, wenn Sie uns wachhielten über den Tag hinaus.